Wer bist du? Was sollst du fort? Du sollst mir nicht entfliehen. Antwortest du kein Wort? Sprich, wer du bist, sonst fürchtet dieses Schwert.